Burnout, Depression und nur dank Pillen fit für den Job. Was bedeutet es aber praktisch, dass wir in diesem Hamsterrad stecken? Wozu führt es? Im Jahr 2015 veröffentlichte die Krankenkasse DAK eine Studie, laut der fast 3 Millionen Menschen in Deutschland schon einmal verschreibungspflichtige Medikamente genutzt haben, um sich fit für den Job zu halten. Jeder 14. Erwerbstätige. Die Leute nehmen demnach Beruhigungspillen, um bei Stress im Job nicht durchzudrehen, oder das ADHS-Medikament Ritalin, um sich besser und länger konzentrieren zu können. Immer unter dem Druck, sonst nicht mehr mithalten zu können am Arbeitsmarkt. Warum ist es dazu gekommen? Ganz neu ist es natürlich nicht, dass Druck im Job zum Konsum an- oder abregender Mittel führt. Nur waren die Substanzen früher andere. In den 50er und 60er Jahren war Alkohol in Büros allgegenwärtig. Wer nach einer anstrengenden Präsentation oder einem Streit mit dem Chef runterkommen musste, so wie Don Draper und seine Werbekollegen in der US-Fernsehserie Mad Men, mixte sich einen Drink. Flasche und Gläser hatten ihren festen Platz neben dem Schreibtisch. Heute ist Alkohol am Arbeitsplatz geächtet. Getrunken werde zwar weiter, aber eben nur noch heimlich, sagen Gesellschaftsforscher. Im Gegenzug sei aber die Akzeptanz leistungssteigernder Medikamente gestiegen, egal ob Upper oder Downer, sagt Professor Michael Kastner, der das Institut für Arbeitspsychologie und Arbeitsmedizin IAPAM in Herdecke leitet. Pillen sind der neue Alkohol, sagt Kastner. Das liegt daran, dass wir heute die Selbstausbeutung in der Arbeitswelt als etwas Ehrenhaftes betrachten. Wer sich dopt, um länger arbeiten zu können, bessere Ergebnisse zu erzielen, wird dafür vielfach noch bewundert anstatt bedauert. Die Digitalisierung, die ständige Verfügbarkeit einerseits mit sich gebracht habe und andererseits die ständige Angst, von irgendwem auf dem Globus ersetzt werden zu können, mache die Leute ganz rappelig, sagt Kastner. Die Verfasser der DAK-Studie verzeichneten eine erhebliche Zunahme des Medikamentenmissbrauchs. Seit der letzten Untersuchung dieser Art 6 Jahre zuvor sei der Anteil derjenigen, die Gehirndoping zugeben, um mehr als 40% gestiegen. Die Dunkelziffer liege sogar noch höher. Rund 5 Millionen Menschen machen laut den Forschern Gehirndoping aus beruflichen Gründen. 1 Million davon soll sogar regelmäßig zu Pillen greifen, um mithalten zu können. Tatsächlich gibt es zu diesem Thema wenig Forschung, aber die wenigen Untersuchungen, die es gibt, scheinen die Befunde zu bestätigen. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts 2011 ergab ebenfalls, dass ein erheblicher Teil der Erwerbstätigen Neuro-Enhancement betreibt, wie es neudeutsch heißt. Und wer sich bei Experten umhört, gewinnt schnell den Eindruck, dass hierzulande die Bereitschaft zum Gehirndoping stetig wächst. Die Nutzer kommen aus allen möglichen Berufssparten. Altenpfleger, im Job stark gefordert und zudem mit gutem Zugang zu übrig gebliebenen Medikamenten, sollen dem Vernehmen nach verschreibungspflichtige Aufputschmittel ebenso einwerfen wie starke Beruhigungsmittel. Orchestermusiker, die trotz allen Lampenfiebers auf der Bühne Topleistungen bringen müssen, sollen auf Beta-Blocker schwören, die den Puls senken und sie vor einem Auftritt ganz ruhig werden lassen. Oder Timo Hoffmann, der in Wirklichkeit anders heißt und für eine internationale Großbank arbeitet. Hier im Handelsraum nimmt sicherlich die Hälfte aller Kollegen etwas, sagt er. Hoffmann selbst schluckt jeden Tag Koffeintabletten und Modafinil, einen Wirkstoff, der Narkoepileptiker von ihren gefährlichen Schlafattacken schützen soll. Gesunde wie Timo missbrauchen das verschreibungspflichtige Mittel, um am Arbeitsplatz hellwach zu sein. Nach 5 Stunden Schlaf soll man sich damit so frisch und ausgeruht fühlen wie sonst nach 9. Ohne das Mittel, sagt er, würde er bisweilen in Meetings oder vor dem Computer einigen. Mehr als die Hälfte der Befragten der DAK-Studie gibt an, dass sie die Pillen auf Rezept bekommen hätten. Zusammen mit einem Kollegen in unserer Wirtschaftsredaktion wollte ich herausfinden, wie einfach man sich auf verschiedenen Wegen selbst verschreibungspflichtige Medikamente besorgen kann. Wir wollten nachvollziehen, wie all die Menschen an all die Pillen kommen. Zuerst versuchte ich es bei meiner Hausärztin. Mittwochmorgen, kurz nach 8. Ich rufe in der Praxis an. Ich brauche dringend einen Termin. Ich bin derart gestresst, ich habe fast schon Angstzustände. Kommen Sie direkt rein, sagt die Sprechstundenhilfe. Meine Schilderung, eine halbe Stunde später für die Medizinerin, schrammt knapp an der Wahrheit vorbei. Job in der Medienbranche, total gestresst, was richtig ist. Präsentation am kommenden Tag, was so zwar nicht stimmt, aber dem Druck unter Zeitnot einen guten Text abliefern zu müssen, sicher nahe kommt. »Wollen Sie mal einen Beta-Blocker probieren?«, bietet sie an. Ich nicke. Sie verschreibt eine kleine Packung. »Ist ja klar, dass Sie unter ständigem Leistungsdruck stehen«, sagt sie. »Sie kennt das schon.« Als Mazda Adli, Stressforscher an der Charité und Chefarzt der Fliedener Klinik Berlin, davon hört, wie einfach es war, das Rezept zu bekommen, ist er nicht erstaunt. Auch bei anderen Mitteln sei so mancher Arzt mit Rezepten nicht geizig. Psychopharmaka sitzen Ärzten manchmal zu locker im Handgelenk, sagt er. Hausärzte werden überflutet mit solchen Anfragen und es ist für mich völlig nachvollziehbar, warum sie zum Rezeptblock greifen. In den wenigen Minuten, die sie für jeden Patienten haben, können sie natürlich gar nicht angemessen auf dessen Probleme eingehen. Matthias Fischer, der Name wurde geändert, Neurologe an einer großen deutschen Klinik, sieht das ähnlich. Der Hausarzt hat ja kaum Zeit, weil er sein Wartezimmer leer kriegen muss. An seiner Stelle würde ich dem Patienten auch ein Rezept in die Hand drücken, zumal die Ärztin, die den Beta-Blocker verschrieben hat, in einer vermeintlichen Notsituation geholfen hat. Außerdem hat sie gefragt, ob eine Krankschreibung nicht auch noch eine Möglichkeit sei. Und sie hat dazu geraten, einen Verhaltenscoach zu kontaktieren, um das Problem in Zukunft in den Griff zu bekommen. Stressforscher Adli wird ebenfalls regelmäßig von Patienten nach Rezepten gefragt. »Das ist absolut ein Alltagsproblem für Psychiater«, sagt er. »Auch von Freunden und Bekannten werde ich schon mal danach gefragt. Häufig bin ich wirklich verblüfft. Und gelegentlich kommen Patienten zu ihm, deren Hausarzt ihnen das Rezept nicht mehr ausstellt. Diese Patienten haben schon eine halbe Abhängigkeitskarriere hinter sich«, sagt Adli. Aber es geht auch ganz ohne Rezept, auf dem Schwarzmarkt. Ich zog los, um in Köln auf illegale Weise verschreibungspflichtige Medikamente zu kaufen. Ein Freund, der sich mit Marihuana auskennt, gab mir den wichtigsten Tipp. Ich müsse Zigaretten dabei haben, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Der Rest gehe dann fast von selbst. Tatsächlich war ich ziemlich schnell erfolgreich. In der Kölner Innenstadt, auf dem Neumarkt, brauchte ich nur 5 Minuten, um eine Frau zu finden, die mir das verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel Diazepam verschrieb. 10 Stück für 10 Euro. Mein Kollege versuchte zeitgleich an Ritalin zu kommen. Er schwatzte es schließlich einem Freund ab, der unter Erwachsenen ADHS litt. Verstörenderweise brauchten wir beide zusammen keine 48 Stunden, um in den Besitz 3 verschreibungspflichtiger Medikamente zu kommen, ohne selbst überhaupt krank zu sein.